blau, das Tal ist grün, die kleinen Maienglocken blühen und Schlüsselblumen drunter. Der Wiesengrund ist schon so bunt und malt sich täglich bunter. Drum komme, wem es hier gefällt, und freue sich der schönen Welt und Gottes Vatergüte, die diese Pracht hervorgebracht, den Baum und seine Blüte. Wer hat die Blume nur erdacht? Wer hat sie so schön gemacht? Gelb und rot und weiß und blau, dass ich beide Lust dran schau. Wer das ist und wer das kann, und ich fühle wird daran, das ist Gott in seiner Kraft, der die schönen Blumen schafft. Heut jauchzt und jubelt alle Welt, die Tiere selbst in Wald und Feld, die Fische und die Vögel auch, die Bäume, Blumen, jeder Strauch, der Mond, die Sterne ohne Zahl, sie loben Christus allzumal. Darum, ihr Menschen groß und klein, stimmt auch in unser Lob mit ein. Ostern, Ostern, Frühlingsbeeren, Ostern, Ostern, auferstehen, aus der tiefen Grabesnacht, aus der tiefen Grabesnacht, Blumen sollen fröhlich blühen, Herzen sollen freudig blühen, denn der Heiland ist erwacht, der im Grab.